Also, dann kommen wir zum Review. Zum Review. Das ist David Fincher's Social Network. People came to Face Smash in a stampede, right? Yeah. But it wasn't because they saw pictures of hot girls. You can go anywhere on the internet and see pictures of hot girls. Yeah. It was because they saw pictures of girls that they knew. People want to go on the internet and check out their friends, so why not build a website that offers that friends, pictures, profiles, whatever you can visit, browse around. Maybe it's someone you just met at a party. But I'm not talking about a dating site. I'm talking about taking the entire social experience of college and putting it online. I can't feel my legs. I know. I'm totally psyched about this too, but Wardo. Yeah. It would be exclusive. Yo, The Social Network hat lange Geschichte. Zuerst hat es geheißen, es gäbe einen Facebook-Film und da haben die Leute das in den gleichen Topf geworfen wie der Monopoly-Film oder der Schifflin-Versenk-Film. Also wieso machen wir jetzt einen Film über Facebook und so. Sobald aber dann die ersten Namen gefallen sind, Fincher und Sorkin, ist dann interessanter geworden. Richtig. Und ist dann rausgekommen, dass das auf dem Roman «The Accidental Billionaires» basiert wird sein. Und die Entstehungsgeschichte erzählt, wie da der Mark Zuckerberg zu Harvard angefangen hat, Seitenbasteln und dass neben so ein paar Leute gekommen sind und gesagt haben, nein, das hast du gestohlen. Genau, gemeiner. Also der war jetzt natürlich mal durch gewesen, bevor man irgendetwas gesehen hat. Dann, wo der Name Fincher gefallen ist, haben wir schon gedacht, mal, eventuell schon. Und dann ist der Trailer gekommen und man hat dann schon etwas, ein bisschen mehr erwartet. Und jetzt hat man es gesehen und ich würde mal sagen, der kann ein bisschen etwas mitschwätzen bei den Oscars, die da werden können im Februar. Und ich glaube, das liegt auch vor allem daran, dass es ein bisschen einmal etwas zeitgemäßes ist. Genau, es ist wirklich zeitgemäß. Du hast zwar schon die verschiedenen Elemente natürlich von diesen American Pie Generation, oder? Die gehen nur in die Schule zum Saufen und mit Frauen rummachen. Aber trotzdem erzählt er auch so ein bisschen das Erwachsenwerden, oder? Ich meine, die gehen dann aus dieser Schule aus und versuchen dann in dieser Arbeitswelt, versuchen einen Fuß zu fassen. Das ist echt schön, sehr schön gezeigt mit dieser Facebook-Entwicklung, oder? Zuerst ist es nur ein Spass. Einfach so, ja, wir machen jetzt einfach einmal und dann wird es langsam das Business, fängt an Geld verdienen und dann bleiben dann wahrscheinlich die Leute auch auf der Strecke. In der Hauptrolle der Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, den wir kennen aus Adventureland, Zombieland und Squid and the Whale. Das ist jetzt schwierig, da etwas zu sagen. Ja, man kann fast nicht aussetzen am Film. Er ist super inszeniert, super Dialog, wo der Aaron Sorkin da gebracht hat. Genau, der hat den Klassiker Few Good Men geschrieben. Mit dem Jack Nicholson und dem Tom Cruise. Ist auch verantwortlich für die Serie West Wing, die auch sehr grossen Anklang hat. In letzter Zeit Charlie Wilson's War. Also wirklich der Mann von der geschliffenen Dialoge, oder? Hey Mark, Wardo, you and Erica split up. How did you know that? It's on your blog. Yeah. Are you alright? I need you. I'm here for you. No, I need the algorithm you use to rank chess players. Are you okay? We're ranking girls. You mean other students? Yeah. You think this is such a good idea? I need the algorithm. Mark. I need the algorithm. Das geht zack, zack, oder? Ja, deep top. Also die erste Szene... Da wird mir fast erschlagen von diesen Dialogen. Genau, da kommt man fast nicht mehr nach. Richtig, ja. Der Eisenberg als Mark Zuckerberg, der schwafelt und schwafelt. Ist anstrengend am Anfang, aber hat seinen Unterhaltungswert. Jetzt, welcher von diesen drei Hauptdarsteller, also Eisenberg, Andrew Garfield und Justin Timberlake, hast du jetzt am besten gefunden? Der Garfield ist der Eduardo Severin. Der Eduardo Severin, also sein Partner eigentlich, sein Gründungspartner. Und der Justin Timberlake als Napster-Gründer. Sean Summers. Nein. Sean Parker ist dann super. Wer ich jetzt da am besten gefunden habe, fragst du mich? Ja. Das ist eine blöde Frage. Ja. Da kannst du es beantworten, mit sind alle super gewesen. Sind alle super gewesen. Also ich meine, Eisenberg hat ganz klar am meisten zu tun gehabt. Der Garfield, der ist auch super gewesen. Und der Timberlake natürlich überraschend. Ich finde seine Rolle sehr ironisch. Er spielt den Gründer von Napster. Genau. Und macht die Musikindustrie fertig. Genau, in macht, Dialogszene. Macht die Musikindustrie fertig. Mit Nebster hat er ja illegal gratis Musik angeboten und hat eigentlich die Musikindustrie fast eigentlich zum Absturz gebracht. Er als Siebensieg natürlich von der Popwelt oder der Timberlake. Finde ich sehr geil in der Rolle. Und er spielt sehr super. Und eben die Hauptrolle? Der Eisenberg. Ja. Super. Also jetzt kann man die Vergleich mit dem Michael Cera mal streichen, wahrscheinlich, nach dem Film. Ganz anderes Niveau, ja. Ich meine, Cera ist weiterhin für Teenies, während jetzt die Eisenberg, sagen wir so, ja, seine 22- bis 25-Jährige dürfen dann den Eisenberg gerne haben. Weil vor allem, man hat ja die schwierige Aufgabe, irgendwie ein Arschloch zu spielen, wo vielleicht aber keins ist. Es wird sogar in einem Dialog, ja, am Schluss, einem von den letzten. You're only child. Ja, wir haben hier einen Special Guest. Steffi ist grad, kommt gerade aus dem Kino. Eben, der letzte Satz ist irgendwie, eben, du bist gar kein Arschloch, du versuchst Nummer 1 zu sein. Mhm. Und das tut eigentlich seine Rolle gut umschreiben. Weil man schaut so und sieht, dass der so arrogant tut und man versteht aber, dass einfach ein einsames, unsicheres Menschli da drunter versteckt ist. Genau, ja. Und das ist wirklich sicher nicht einfach so überzubringen. Und Eisenberg macht das super. Genau. Ja. Jetzt Fincher. Fincher. Wie viel Fincher ist da drin? Fincher-mäßig ist natürlich, da natürlich etwas Neues, aber bildermäßig ist natürlich viel Fincher drin. Das Grün ist drin. Das Grün ist drin. Sehr düster. Die Sonne scheint die Sonne einmal. Die Sonne scheint selten. Vor allem dort bei denen, das ist eine schöne Kontrastszene, wo du gesagt hast, von den Partys und so, wo da die Party in diesem College-Ding abgeht, die ist wirklich so ein bisschen wie eine Fight Club, Geheimbund-Party dort. Genau. Und dann der Kontrast von denen, die dort ihre Freude haben und denen paar, die einfach vor einem Bildschirm hocken und da irgendwie Code eindöckeln und so wahrscheinlich mehr Freude haben als die Leute an der Party. Also Fincher ist irgendwie vorhanden. Ob er jetzt einen Oscar für das überkommt, mag ich bezweifeln auch. Drehbuch, sehr wahrscheinlich, dass der Sorkin da endlich mal einen einsagt. Bester Film? Ich weiss nicht, was alles jetzt noch kommt, oder? Ich meine, das kann sehr so von der Zeit jetzt, also von dem her ist er. Er wird dabei sein. Er wird gewinnen, wird knapp. Wenn er gewinnt, dann wird es wieder so ein Hurt Locker Ding, weil einfach ihn alle gut findet und du nicht viel Schlechtes kannst über ihn sagen. 6 Punkte. Von mir gibt es 5. Mir auch. Und zwar, mir war es zu kurz. Bist du zu kurz? Ja, ich weiss, das kannst du nicht verstehen, du als... Mir ist es nie langweilig gewesen, darum kann ich nicht irgendwie sagen, es sei kurz oder zu lang gewesen, sondern es war genau richtig für mich. Das habe ich ideal. Das erste Mal auch gefunden und das Mal war es plötzlich so schnell gewesen. Und dann ist er plötzlich fertig gewesen. Also ich habe ihn schon das erste Mal schnell gefunden. Und dann die Szene kam, wo er eben da sie edit the Friends Request schicken, weil sie denkt, irgendwie, ui, jetzt sind wir schon am Schluss. Das ist irgendwie so eine geniale Schlussszene. Mit dem Refresh. Genau. Ganz einsam im dunklen Büro. Oh. Ja. Den Soundtrack habe ich mega cool gefunden. Ja. Was noch ist, die Frauen in dem Film haben eigentlich nichts zu sagen. Nein, das ist ein Mannenfilm. Frauen sind entweder irgendwie eifersüchtige Biester, oder halt einfach total abweisend und lass mich in Ruhe. Und du bist eh ein Freak. Aber das habe ich eigentlich noch lustig gefunden. Jetzt beim zweiten Mal die da so eifersüchtig ist und so, weil erstens ja eben Facebook das Kind mit sich bringt und zum anderen, dass er die eigentlich real kennengelernt hat und man meint immer, die Leute, die man über das Internet kennenlernt, sind so komisch. Das ist einfach der einzige Kommentar eigentlich gesehen. Ich habe das Gefühl gehabt, die hat er einfach reingeschrieben, um eben noch etwas über Facebook-User und all das Zeug zu sagen, weil darum geht es ja eigentlich gar nicht im Film. Und genau, es geht eigentlich nicht um einen Kommentar über die Gesellschaft und wie sich das Gesellschaft alles verändert hat. Dass alles oberflächlich ist und dann nicht nur noch, es wird auch nur das Oberflächliche zeigt, das bin ich, weil ein Mensch wirklich dahinter ist, sieht man eigentlich gar nicht. Genau, das ist ja wie, darum hat er es ja gemacht, wahrscheinlich. Also so wie es im Film überkommt, ist ja, dass er kein richtiges Leben hat. Genau. Oh, das war auch noch gut gewesen. Sie sagt ja, wieso er das in Relationships, der es nicht geändert hat. Und dann sagt er, er weiß gar nicht, wie das geht. Und dann sagt sie, ja, das ist ja ein Witz, du bist da CEO und kannst du das nicht mal. Und das ist eigentlich noch lustig, eben darum wird er, also glaube der Eisenberg nachher so, also der, nein, umgekehrt, Zuckerberg, nein, nachher so arrogant auch zu ihm, dass er ihn so absetzt, weil er, also er ist ja nur arrogant zu den Leuten, die eben keine Ahnung von all dem Zeug haben. Eben so die anderen Leute respektiert, ja. Also der Eduardo geht ja auf New York, irgendwie zum Werbeheinis anhören, mhm. Und dann wird er eigentlich vergessen, oder dort. Mhm. Und das ist auch eine schlimme Szene, wenn er dort zurückkommt. Jetzt, du hast gesagt, du fändest es nicht so schlimm, dass dort die Freundschaft kaputt geht. Er hat ja gar nichts gemacht und so. Aber ich habe das recht schlimm gefunden. Dort. Es ist schon schlimm, aber ich finde einfach, es wird eigentlich klar dargestellt, dass der andere, er sagt ja zu ihm, ja, sorry, du bist da Finanzdings und du checkst nicht mal, wenn genau das, was dich eigentlich etwas angeht, also eben quasi gegen dich dann verwendet wird. Also quasi, du bist ja selber blöd, dass du das nicht gemerkt hast. Du hast, einfach, du hast das ja studiert und du bist dafür verantwortlich. Dann sollte dir so ein Fehler gar nicht unterlaufen. Also ist es wie gerechtfertigt. Also ich sehe es schon nicht. Klar ist es auch schlimm und so, aber schlussendlich ist es zeigt eigentlich, dass er eigentlich der Einzige war, der das schlussendlich aufgebaut hat. Weil eben die Idee ist jetzt nicht so originell von den anderen beiden und er hat jetzt eigentlich wirklich auch nichts gemacht, außer ihm das Starkapital zu geben. Klar, vom freundschaftlichen Punkt her ist es mega schlimm, aber er sagt ja auch, ja, aber er hat den ganzen Algorithmus von dem... Ja, Niki hat noch gesagt, das Kind, einer, der Wirtschaft studiert, gar nicht. Das ist alles Informatik. Ich finde die Szene mit der Freundin, also mit dem Beziehungsstatus ändern, kann man anders deuten, und zwar, dass der Eduardo ist der einzige Mensch eigentlich, der in dem ganzen Facebook-Gebilde noch drin ist. Ich meine, er ist nicht abhängig, er muss nicht einfach eine Maske auf Facebook, sondern er ist wirklich noch ein Mensch. Wenn sich ein Zuckerberg oder auch ein John Parker sich schon lange abgekapselt haben und dann wirklich nur noch auf Facebook sind und das ist hier ein Ich oder etwas anderes, gibt es nicht, während der Garfield einfach, ich bin ein Mensch, ich gehe jetzt arbeiten, gebe mir jetzt alle Mühe. Und das Facebook, das ist einfach nebendran, das ist halt noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen Bonus, wo ich halt Bilder reinstelle und so. Das ist nicht mein Leben. Das aber Facebook. Die anderen sieht man ja nie auf ihrem Profil. Man sieht ja nicht, wie Zuckerberg oder Park sein Profil aussieht oder ob die überhaupt, blöd gesagt, eins haben. Aber wirklich Leben haben sie eigentlich auch nicht mehr, oder? Sind ja, aber sie sind auch in ihrem Büro. Ja. Genau, ja, die sind nur noch im Büro. Ja, aber die sind ja einfach, die wollen ja auch nicht Friends darüber suchen. Das ist ja nicht, wieso sie es machen, sondern wir sind die Einzigen, die das können. Der Dings hat ja auch nicht mit der Musikindustrie, hat ja kein Geld gemacht. Darum geht es ja eben nicht, sondern darum, dass also sie etwas Geld bilden. Also ums Geld geht es mir schon nicht. Das ist ja, dass klar. Sie etwas bilden können, wo niemand anders kann. Und darum findet sie ja, es hat niemand Anrecht auf das Geld. Also auch wenn sie es nicht wollen, einfach, die haben das gar nicht verdient. Die haben ja nichts dazu beitragen, blöd gesagt. Also er darf ja den Leuten helfen, soziale Netzwerke zu finden, weil er das nicht kann im richtigen Leben, oder eigentlich. Das ist eigentlich so ein so Snob. Und was wir noch vergessen haben, wir haben gar nicht erzählt von den Winklevoss-Twins. Mhm. Und eine ganz, ganz lustige Szene, muss aber Rektor sehen. Und zwar, Moment. Eben geht es ja darum, dass er für sie eigentlich soll, wir haben alles rückgewertet. Er hat ja soll oft für Harvard intern exklusiv das Netzwerk machen, hat den Auftrag bekommen von diesen Zwillingen und hat dann das coole Idee gefunden und gesagt, ah, mache ich das. Und sobald er angefangen hat, hat er gefunden, jetzt mache ich selber etwas für mich. Mhm. Und hat dann das Facebook gemacht, wo auch zuerst nur an den Universitäten intern exklusiv war. Und dann wird er eben von denen angeklagt. Jetzt die zwei, wir haben es vorher von den Schauspielern gehabt, die Zwillinge, auch super. Ja. Von einer Person vor allem und wirklich mit zwei verschiedenen Identitäten. Also der eine, der auf den Gentleman wert, was darum geht, ihn zu verklagen. Natürlich, typisch Fincher-Style, haben sie irgendeinen anderen gesucht mit einem ähnlichen Körperbau und dann irgendwie das Gesicht dann nachher reingeklebt. Also das ist ja wieder CGI-Unsichtbare, das ist ja auch, was der Fincher ausmacht. Kommen wir doch noch zu der Ruder-Szene. Wie haben Sie die gefunden? Also wo sie dann im Wettkampf sind und Zweiter also werden. Die Szene, wo oft stilistisch völlig aus einem anderen Film kommt. Mhm. Man hat sich irgendwie, in dem Moment habe ich mich gar nicht mehr gross für Twinkle Wars interessiert. Ich habe nur noch den Zuckerberg gesehen. Das war mein Problem. Ich meine, man hat gewusst, die Winklevoss verklagen ihn und so. Und klar, es war schon bitter für die, oder? Wo es dann auch noch die Zweiten geworden sind und so. Das ist einfach dramaturgisch einfach noch ein bisschen übertrieben. Das ein bisschen aber ich meine, rein von der Inszenierung her. Rein von der Inszenierung her. Ist doch das eine absolute Fremdkörperszene gewesen, wo völlig, ja, der Fincher hat jetzt noch mal wollen, sein Arthouse-Stil da reinbringen, weil sonst hat er ja alles konventionell inszeniert, relativ. Und in dieser Szene mit Close-Ups und Schnitt zu dieser Musik und, also. Und die Kinodings-Leute waren verwirrt gewesen. Also hat das mal viel mehr Leute gehabt und dann haben mehrere so gesagt, was hätte jetzt das sollen. Gerade was fertig war, bevor es in das Haus ist. Also ja, nachher ist es super, weil dort, wo der andere Kunden sagt, Facebook sei zu Ende. Aber eben die Ruderszene. Also hat die, das ist dir nicht aufgefallen? Oder? Das ist lange her. Du. Hast du den Film geschaut haben? Du? Nein, kommen wir noch zu der ganzen real, nicht real. Dürfen wir das? Ist der Zuckerberg jetzt böse? Ist jetzt das die eindeutige Abbildung von diesem Mensch? Und das hat es ja, glaube ich, bis auf W noch nie so gegeben, dass jetzt gerade so etwas Aktuelles gerade von einem Menschen, der noch lebt und noch so jung ist, da einfach fiktiv auf die Leinwand kommt. Mhm. Hast du da nicht ein das Problem? Dass einfach alles jetzt autobiografisch. Also, dass jetzt einfach der Herr Müller, der jetzt in den Film geht, der denkt jetzt, das ist so das gesehen. Ist, das ist jetzt wirklich so gesehen. Du, um Zuckerberg, war schlussendlich egal gewesen, oder? Ich meine, Leute werden weg, dann will sicher nicht ihr Facebook-Account löschen, oder? Das wird nicht passieren. Und Zuckerberg kann es eigentlich egal sein. Ich kann zwar ein bisschen anfechten mit Anwälten und so, damit dann irgendwann am Schlussendlich dann am Abspann auch steht, aber all diese Ereignisse und Personen sind nur fiktional und sowieso. Aber ich finde, es ist nicht so ein Problem. Aber ihm ist ja eigentlich seine Selbstdarstellung bis jetzt ja immer scheißegal gewesen. Also es hat ja schon ein paar Mal, ich weiß jetzt auch nicht genau was, in den News gehabt, was er eben so macht. Und ja, also eben, es ist ihm ja eigentlich gleich und es hat ja alles bis jetzt funktioniert. Und ich finde, er wird wirklich nicht schlecht dargestellt. Er, das ist eben die Frage. Ich finde, er ist mega menschlich dargestellt. Er ist immer, der hat die Hühnerstory nicht ins Dings reingesetzt. Er sagt eben noch, wieso bist du so ein Arschloch jetzt zu ihm gewesen? Du hast nicht, also zu dem, bevor da der millionste User ist und es interessiert ihn, wie nicht, es ist wieso, als hätte es jemand anders eingefädelt. Und er hat einfach gedacht, ja, okay, er hilft uns nicht wirklich. Ja, aber was er da über seine Freundin sagt im Blog. Ja, aber das ist ein jugendlicher Licht. Das ist genau der Fitter. Das stresst ihn ja nachher auch hinsichtlich vom Geschäft her, weil er sich sonst so Sachen. Das ist ja auch einer der wichtigsten Sätze, wo sie sagt, irgendwie, das Internet ist nicht mit Bleistift geschrieben, sondern mit Tinte. Dass da alles für die Ewigkeit bleibt. Oder? Sie hat jetzt ja die Probleme, die Facebook hatte, wegen der User-Daten und so weiter. Und vielschichtige Filme. Ja. Aber Zuckerberg, du kannst nicht wirklich, in dem Film kannst du nicht wirklich dahinter sehen, oder? Du weißt vielleicht, es hat mir ein bisschen angeschissen, dass der Eduardo in die Clubs reingekommen ist und er nicht, oder? Da hast du dich so, ja gut, er war eifersüchtig ein bisschen und so, vielleicht hat er ja extra oder Severin rausgerührt und so. Aber er ist sehr schwierig zu durchschauen und wie er Zuckerberg, du weißt ja nicht, wie der Typ ist, du musst selber dem Sinn überführen und sagen, dann wärst du nicht sicher, was für ein Typ es der wirklich ist. Ja. Ich find's ideal gelöst vom Fincher und vom Sorkin, dass der Zuckerberg so zeigt wird, dass er einfach undurchschaubar ist, aber trotzdem ein bisschen Emotionen kann auslösen. Vor allem mit der letzten Szene mit der Aktualisierungstaste. Ja, und das ist ja ganz klar Hollywood. Ja, Hollywood geschuldet. Aber es funktioniert. Gut, kommen wir zu einem ganz anderen Film, da müssen wir fast noch einen Schluck nehmen. Ja. und zwar Piranha 3D von Alexandre Aja. The magic of 3D has taken audiences from the vastness of nature to the ocean's depths. But this spring, it will take you to a place unlike any other. What's going on over there? Whatever you do, do not go into the water. The lake is off limits to everyone. There's something in the water! Ja, der Alexandre Aja hat bei den Franzosen einen Namen für sich gemacht mit Haute Tension. Haute Tension. Und dann ist er auf... Dann ist er ins Amiland gekommen, hat Hills Have Eyes inszeniert und Mirrors. Piranha, es geht um die fressigen Fischli, die im Lake Victoria, also unter dem Lake Victoria wohnen, seit etwa 2 Millionen Jahren. Und da gibt es ein bisschen Seebeben. Und dann kommen dann die Fischli an die Oberfläche. Verspeist schnell der Richard Dreyfuss, der bei Jaws noch Jagd auf einen riesen Hai gemacht hat. Und... weil gerade Spring Break ist und gerade viele Teenies rum sind, dann gehen sie die jagen und dort halt den Knöchelgumme knacken. Mixt noch ganz viele Pornodarstellerinnen in seinen komischen Mix aus Blut und Sex. Und jetzt? Und jetzt? Chris, das ist doch ein CRS-Film eigentlich. Das sind doch so die Filme, die du am liebsten mitbringst. Aha. Ja, aber ich dann auch den Gegensatz wieder scheiße finde. Ich meine, über Bitch Slap haben wir schon diskutiert, oder? Jetzt, eben, Piranha 3D, das ist jetzt halt wirklich... Ist das jetzt eine Hommage jetzt irgendwie als Ross Meyers Kino, habe ich das Gefühl, oder? Eher als ans Joe Dante Kino, meinst du? Genau, ja. Ich meine, wie gesagt, über die Hälfte von den Schauspielerinnen sind im Pornomilieu beschäftigt. Es geht wirklich... Piranha 3D ist ein dummer Film. Wirklich, ein dummer Film. Wirklich. Also, da hat wahrscheinlich irgendein 8-Jähriger hat das Drehbuch geschrieben und ein 20-Jähriger hat... Nein, also hat alle gute Szenen. 15 ist schon gesehen. 15, also, Pubertät, gut. Ein pubertärer Bub hat das Drehbuch geschrieben und der Eier hat einfach noch ein bisschen Gold dazu da. Jetzt, was lustig ist, das ist ja ein Franzose. Mhm. Und das ist ein Film, wie er eigentlich amerikanischer nicht kann sein, oder? Richtig, ja. Vor allem ist er bei den Kritikern in den USA gut angekommen, als Hommage ans Trash-Kino. Mhm. Und das habe ich jetzt nicht gesehen. Also fällt natürlich bei den Figuren an. Das also, sind, ja. Fangen wir kurz schnell mit dem 3D an. Das ist jetzt auch wieder Post. Also es gibt ja realorfake3d.com übrigens. Für alle, die sich nicht sicher sind, ist jetzt das richtig oder nicht. Hat man es jetzt hier gemerkt? Ist es wieder ein Clash of the Titans? Man hat es in den Menschen-Szenen gemerkt, dass es fake ist. Aber die Szenen, die dann wirklich unter Wasser sind und sowieso auf Computer sind, bei denen hat es man eigentlich nicht gemerkt. Ich meine, die Fischli, in 3D haben die cool ausgesehen. Und öfters mal sind die Fischli ja einfach allein unterwegs oder im Wasser. Und dort hat man können schön... Hast du die funktioniert, oder? Ich habe das ganz lässig gefunden. Oder immer, wenn die Kamera unter Wasser war, hat ein Fischchen von irgendwie links oder rechts oben und unten reinschwimmen, oder? Ich habe jetzt einfach mehr Gimmick erwartet. Mehr? Wir haben ja hier den Sammy die Schildkröte gesehen, oder? Ja. Und das war so ein bisschen wie ein Europa-Park 3D-Film gesehen, oder? Was zeigt denn wirklich, weißt du, Schlangen, die wirklich bis... ganz vor die Nase kommt und die Schildkröte, die da ganz nah rum, das hat sie eigentlich auch wieder nicht gehabt. Ja, aber eben... Das wäre doch jetzt eigentlich eine Möglichkeit gewesen, oder? Für so extreme... Ja, aber der Piranha ist aber schon recht nah, oder? Habt ihr das nicht das Gefühl gehabt? Nicht bis in die 5-3er, was immer gesessen. Ja, wo bist du gesessen? die 3 ist schon vorgekommen. Okay, ja. Und Piranha selber, Design, Effekt? Ja gut, das war nicht hochstehend gewesen. Aber es war anständig gewesen. Nein, ich habe gefunden, sie haben noch ein bisschen Menschliches gehabt, also ein bisschen fies. Sie haben immer so ein bisschen geschaut in die Kamera und haben immer noch ein bisschen angeschaut. So. Ich dachte, jeder Moment kommt irgendwie noch so ein Grins. Jetzt, der Film geht nur 80 Minuten. Mhm. Ist mir aber ewig so vorgekommen, die erste Hälfte. Ja. Definitiv, weil es ist... irgendwann hat man es dann gesehen. Ich meine, du siehst, am Anfang hast du ein paar Schockmomente mit dem Dreifuss, was ihn dann bereicht und dann sie dann die Leiche dann irgendwann findet. Und dann gibt es Brüste für eine Viertelstunde. Es ist die Hostel-Rezeptur. Dort ist auch hast zuerst 50 Minuten lang einfach... Der ja. Eli Roth, man hat ja ein Cameo, als genau, T-Shirt-Contest ja. für... Genau, es ist wirklich die Hostel-Rezeptur. Du hast wirklich menschliches Fleisch einfach entblößt und dann nachher hast du menschliches Fleisch einfach viel im Wasser, wo einfach ja, ein bisschen lose rumfliegt, sagen wir es so. Das ist wirklich wie Hostel und man hat es einfach gesehen, oder? Nein, aber der Film ist auch absolut paranoid. Also, er hat keine gerade Linie, oder? Er kommt wieder auf das Bötli zu denen und dann kommt plötzlich wieder die Szene mit den Tauchern dort, wo in die große, wo wieder super ist. Und vor allem dort habe ich das 3D ist richtig weit cool in die Dimension reingegangen. Und dort ist es wieder so ein bisschen Alien, so ein bisschen die unheimliche Stimmung und so. Und dann schaltet es wieder zu diesen Doble auf dem Boot und dann denkst du wieder, jo. Ja, entweder oder. Ich hätte lieber gehabt, der Film hat sich ein bisschen ernster genommen. Weil die schlimmen Szenen sind wirklich schlimm. Ich habe das Gefühl, der Eier, es hat geheißen, gut, wir machen den Piranha 3D. Ja, du ziehst das Programm durch. Weil ich meine, Hills of Ice finde ich immer noch etwas vom Schlimmsten, was ich gesehen habe. Und die sehen in den Wohnwagen, wenn ich nur daran denke, lasse mich halt drücken drauf. Und der Eier zieht wirklich sein Programm durch. Ich meine, die Szene mit der Blondine, wo ja, das Facelifting überkommt, wie du heute so schön beschrieben hast, überkommt. Das ist mir zu real für einen Fun-Splatter. Ich meine, Splatter, das darf gerne ein bisschen spritzen und grusig sein und so, aber das ist einfach viel zu real gewesen. Da hat irgendwie der Eier nicht gewusst, dass das Ganze jetzt ein bisschen mehr Fun machen soll. Der Güppis. Aber es war auch mir gleich, wer da alles gefressen worden ist. Weil sie sind alle Figuren einfach strohblöd gewesen. Und die haben auch eine halbe Stunde gebraucht, um aus dem Wasser rauszukommen. Mhm. Also, das ist einfach. Also, ja, man muss ja nicht auf Logik gehen bei dem, aber das ist jetzt einfach wirklich doof gewesen. Also, aber ganz klar, die Szene dort am Ding, wo dann da die ganze Bühne reingibt und so, das war eigentlich das Herz vom Film. Habe ich gefunden. Ja. Dann die Leute noch halbiert werden. Und die kommt viel zu spät. Nein, also der, mit dem gewartet. Boot noch durch die Leute ja. ist, der ist schon mal gut. Ist es brutal gewesen? Für mich war es schlicht brutal gewesen. Yeah. Ich wollte lachen über den Film. Ich meine, kleine, fiese Fischli, die angreifen, oder? Das ist ja natürlich Fun. Aber das ist genau. Das tönt nach Fun pur. Ja, das tönt so, schau mal, so witzig, oder? Da wurde ja nicht viel Brutalität. Da wurde so, schau mal, der hat es verwünscht. Und dann nicht einfach die ganze Zeit, oh mein Gott, oh nein. Dann so weit, nein. Ich wollte lachen mit dem Film, und bin dann schlussendlich so, schockiert gewesen. Und da sind einfach immer die dummen Figuren gekommen. Ich meine, der Hauptdarsteller, der ist sowieso etwas so verblass gewesen, oder nicht mit. Jerry O'Connell war noch am lustigsten. Das haben wir die Freude gehabt. Und natürlich eine Verschwendung von Leuten wieder. Also der Ving Rhames. Gut, der Ving Rhames macht ja eh nichts mehr gescheit. Ja, oder? Aber er hat einen coolen Moment und sonst nichts, oder? Ja. Und die Elizabeth Shue. Ja. Ich meine, Back to the Future ist mal gesehen. He. Leaving Las Vegas. Ja. Hast du jetzt irgendjemanden. Für wen hast du? Hast du das jemanden überlebt? Höchstens noch die Mutter. Zwar, die hat nicht mal ihren Kind angeleitet, um noch mal zu sagen, dass sie wirklich nicht ins Wasser gehen sollen. Das war ja mega komisch. Für das war ja eigentlich die einzige ernstzunehmende Rolle. Sogar ihr Partner war irgendwie einfach ein Glob. Ja, was war ja mit dem? Haben sie da eine Liebesgeschichte noch halb machen? Keine Ahnung, oder? Dass das jetzt... Aber er war cool, als er dort mit seinem Jetski noch schnell ein paar Frauen hinten drauf geladen hat. Der ist cool, ja. Aber mit den Kindern finde ich noch gelungen Einfall. Ich meine, beim Aya, weißt du, selbst Aya sind nicht mal Kinder in sich. Also ich habe gehofft, dass für mich sind noch eins von diesen Kindern. Nein, also die haben ja, das sind wieder so Filmkinder, Erwachsene gewesen. Also. Das hat ein bisschen Spannung gebracht, oder? Ich meine, wo sind das Mädchen, die, was sind das, ja, ist eine Flasche gewesen oder so, ist sie reingelaufen und dann ist echt blutig. Christopher Lloyd, darf ich es nochmal sagen? Du darfst es sagen, ja. Das war das absolute Highlight gewesen, also jeder Satz, den er gesagt hat. Oder? Natürlich alles mega theatralisch. Ja, yeah. For 200 Millionen Years. Doc Brown einfach. Sensationell. Ja. Aber wieso haben die haben. Man hat wie das Gefühl, die, der Richard Dreyfuss, der Christopher Lloyd, da hast du doch das Gefühl, auch vielleicht Elizabeth Shue noch, die haben, es sind ein bisschen respektable Leute. Haben die den Rest vom Film eigentlich gesehen, oder? Nur die Szene, die sie drin sind. Ich glaube, ja. So etwas könnte sehr gut möglich sein. Ja. Also, ich meine, da hast du irgendwie 4 Minuten Nacktballett unter Wasser, was zwar die ersten 30 Sekunden einfach lustig ist, wegen dieser blöden Musik dazu. Aber nachher einfach, jo. Ja, das bringt sehen. Jetzt die Story nicht voran. Aber das ist halt genau, eben, wie du gesagt hast, für 15-Jährige. Ich denke, bei denen wird es ein Hit auf Video. Ja? Das heißt noch so. Was? Ja, 2 Sterne von mir. Für mich gibt es 3. Wieso gibt es jetzt für dich? Du bist immer... Lieb. Lieb. Ja. Ich bin unterhalten worden, teilweise. Zwar nicht auf mich rufen, oh mein Gott, aber... Und ja, man muss ihn wirklich mit den richtigen Leuten schauen. Und also mit Amerikanern eigentlich. Mit Amerikanern, ja. Die beginnen zu blöd zu merken, die dass sie da gerade parodiert werden. Werden sie parodiert? Das ist jetzt etwas Oberflächlichste und... kommerziellste, weiß ich nicht, einfach, das ist einfach, wo all die blöden MTV-Leute sich dann zusammentreffen und einfach oberflächlich sind. Meinst du, der Arsch hat noch einen Kommentar, weil es könnte eben schon noch sein, dass da eigentlich noch ein bisschen etwas ist. Dass er etwas überlegt hat. Ja. Ich bin zufrieden, dass er mal. Weil ja eigentlich wirklich alle sind ja wirklich durchgehend blöd gewesen. Eben, wie du sagst, normalerweise ist ja noch irgendeine Frau noch vernünftig oder so, aber die ist auch Survivor-Girl. Ich jetzt am Porno gehen. Also ich meine, so dumm. Also weißt du, also wirklich, als hätte niemand das Hirn. Ja. 3D-Kotze gibt es auch noch, ja. Das haben wir noch ganz vergessen. Und auch das Mädchen, wo schon sagt, ah, oh, schöne Brüste hast du. Also ich weiss ja nicht, zu diesen Silikon, also... Ja, aber ja. Du gibst 3 Sterne. Ich gebe 3 Sterne. Ich gebe 2, freue mich aber auf Sequel, weil sie dann einfach grösser sind. Aber das ist doch der Spassfaktor. Ja, dann werden sie ganz gefressen. Genau, wie so ein Biss. Nein, also ich muss sagen, für Make-up-Effekt-Leute, die haben einen guten Job geleistet. Ja, ist also alle die Dummies, also die, auch die Polizisten, wo einfach dann der Fuss nur noch Knochen ist und so. Eine das schlechte Statist, der eine hat noch mit irgendetwas in meinem Wasser gespielt, wo jetzt eine Leiche sein soll. Also rechts im Bild, wo alle so gelegen sind im Wasser. Und die haben dann einfach noch so mit der Hand irgendetwas gemacht und sich bewegt. Das hat auch doof ausgesehen, obwohl sie eben so schnell leblos gewesen wäre. Habt ihr das nicht gesehen? Nein, nicht gesehen. Schon nicht gezuckt. Nein, die hat erst irgendwie... Es wäre eine langweilig gewesen, ja, mit so... Das ist doof gewesen. Also, 2 Sterne. 3. 2 plus 2 gibt 4, plus 3 gibt 7, durch 3 geht eh nicht auf, also irgendwo dazwischen. Also, 2,333. Was haben wir nächste, Woche? Nächste Woche... Ja, jetzt sehen wir ein bisschen über den Sennentunschi. Dann, wenn wir Schwein haben, haben wir jemanden, der über Legend of the Guardians erzählt. Ja, oder Legende der Wächter. Wie man ihn noch nennen kann. Übrigens um 3 Minuten gekürzt. Ja. In den Schweizer Kinos. Und sonst, nächste Woche läuft etwas an. Charlie St. Cloud läuft nächste Woche an. Oh, haben wir da noch Interviewclips, exklusive? Haben wir, ja. Cool. Mit dem Zac Efron. Richtig. Wo haben wir es jetzt schon drauf? Jetzt läuft das Internet wieder nicht. Und Wall Street. Wall Street ist nächste Woche. Wall Street ist nächste Woche. Wall Street 2, Money Never Sleeps. Wir schauen jetzt eins noch. Wir schauen jetzt eins noch und machen dann einen Diskurs über die Filme. Vielleicht. Ich kann einen vergessen. L'Illusionist werden wir noch der besprechen. Der Illusionist, was wir jetzt machen. Okay. Okay. Also dann einfach merci mal, fürs dabei sein. Tschüss miteinander. Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Und geht auf Social Network schauen. Und lasst euch nicht von den Piranien fressen.